Hier lebt es in mir, lebt es in dir. 12.000 Kästchen leben hier im Zentrum der Wut. Geht es ihm gut, denn diese Stadt erträgt die Not. Man nennt es Mut. Hier öffnen sie Türen, Türen, die verführen. 12.000 Märchen, die berühren. Du solltest sie sehen, um zu verstehen, denn diese Stadt im Wundertal.